Brei und die Drahtbuchstaben. Die Eltern von Louis Brei schickten ihn nach der Grundschule auf eine besondere Schule für blinde Menschen in Paris. In dieser Schule lernte er eine Schrift. Mit dieser Schrift konnten blinde Menschen lesen. Die Buchstaben der Schrift waren aus gebogenem Draht. Es gab auch Bücher mit den Drahtbuchstaben, aber die Bücher waren groß und schwer. Deshalb war das Lesen mühsam. In der Schule gab es 14 Bücher und Louis Brei las alle. Er träumte von einer leichteren Blindenschrift, mit der man mehr Bücher herstellen kann.